Thank you. Naja, letzte Folge zum Beispiel mehr. Ich weiß nicht, ich ging so mehr so freudig, weißt du, so. Es ist so. So ein Chor wird immer so fein an, so. Pop, Schnauze.